من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht, barakallahu fikum, ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter mit Riyadu al-Salihin von Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Und wir sind, barakallahu fikum, bei Kapitel 95. طيب. الحديث 760 bei mir, bei euch 711 auf Deutsch. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو ابن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، يعني أحوال، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبيعنك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، أي صبوه قليلا قليلا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. الحديث رواه مسلم. عمرو بن العاص بارك الله فيكم رجل مشهور، وكان من دهاة العرب، كان من دهاة العرب. أسلم مع خالد بن الوليد وولاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وولاه عمر في عهد عمر، كان والي مصر، والنبي صلى الله عليه وسلم وكان من القوم الذين أعانوا كثيرا في فتوحات المسلمين رضوان الله عليه. يا أخوة انتبهوا، الروافض الشيعة يتكلمون كثيرا في عمرو بن العاص رضوان الله عليه، وكل الكلام الذي يقوله عنه كذب وبهتان وزور. لكن انتبهوا لهذه المسائل ولا يغرنكم كذب هؤلاء. فعمرو بن العاص كان من الذين يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استمكن منه لقتله. فقال: كنت على أطباق ثلاث، يعني على أحوال ثلاث. الحال الأول أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أشد البغض. الحال الثاني أنه لو استطاع أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. أما الحال الثالث فهو، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أنه آمن بالله سبحانه وتعالى، وحتى ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر المحبة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فسأله: من أحب الناس إليك؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم ما؟ قال: عمر. فسكت عمرو بن العاص وعاد رضوان الله عليه. فلما آمن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابسط يدك. فبسط يده النبي صلى الله عليه وسلم، فعمرو بن العاص قبض يده. قال له: أنا أشترط. وهذا فيه جواز الاشتراط على الإسلام، الإنسان يشترط إذا دخل الإسلام. فقال له: اشترط. قال له: أن يغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أن الإسلام يهدم أو يجب ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبلها، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بعدها. فلما آمن صارت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في صدره في قلبه أشد المحبة، وما كان يملأ عينه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الطبق الثالث أنه لو مات هكذا لكان من أهل الجنة. وأما الذي في الحديث كلام رائع، وهو: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذا هو أفضل شيء، أفضل شيء، التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال لهم: أنا إذا ما مت فماذا تفعلون؟ ما تصحبني نائحة. وهذا فيه كلام أن الإنسان يوصي أنه ما تصحبه نائحة، ما تنوح عليه. طبعا في بعض البلاد النائحات يستأجرن استئجارة حتى ينحن على الميت. وقال: ولا نار. وهذا فيه تحريم أن يتخذ على القبور القناديل والنار والشموع، هذا الذي ندره اليوم بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال: شنوا علي التراب شنا، يعني برفق ادفنوني وابقوا هنا حتى استانس بكم. ولا شك يا اخوه ان الميت يستانس بالذين حوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه يسال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: انه يسمع قرع نعالهم، يعني يسمع الميت لما يذهب عنه. فانتظروا كيف اراجع ربي، او بما اراجع ربي، يعني لما يساله الملكان: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الصالح. فلذلك بارك الله فيكم، لما قال له ابنه عبد الله ابن عمرو، قال له: اما بشرك رسول الله بكذا، يعني بشرك بالجنه، فليش تبكي؟ يا اخوه بشروا بالجنه ويبكون، فما بال المسلم اليوم لم يبشر بالجنه ويعصي ويضحك. فنسأل الله العافية والسلامة، وهو خير ما سألنا الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتال فون نوينسك دسس، بارك الله فيكم. دي فاكندوم دفرو بوتشافت دستيس ادفاس افنش است. ابن شماسة برichtet: Einige von uns gingen, um nach Amr ibn al-As zu sehen, als er im Sterben lag. Er weinte lange Zeit und drehte dann sein Gesicht zur Wand, Sein Sohn Abdullah bin Amr sagte: O Vater, brachte der Prophet dir nicht die und die frohe Botschaft? Da schaute er zu uns herüber und sagte: Das Beste, was wir vorbereiten können, ist das Zeugnis. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ich bin tatsächlich durch drei Stadien gegangen. Eins war das Stadium, als ich der ärgste Feind des Gesandten Allahs war und mir nicht lieber war, als selbst die Macht zu haben, ihn zu töten. Ich hätte ihn getötet. Wenn ich in dieser Verfassung gestorben wäre, wäre ich einer der Bewohner der Hölle gewesen. Als Allah den Gedanken an den Islam in mein Herz senkte, kam ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Bitte strecke deine rechte Hand aus, so dass ich dir huldigen kann. Er streckte seine rechte Hand aus, aber ich hielt meine Hand zurück. Er fragte: Was hast du, Hamr? Ich sagte: Ich habe eine Bedingung. Er sagte: Was ist deine Bedingung? Ich antwortete, dass mir vergeben wird. Er sagte: Wusstest du nicht, dass der Islam alles auslöscht, was vorher an Sünden begangen wurde? Und dass die Auswanderung alles auslöscht, was vorher an Sünden begangen wurde? Und dass die Pilgerfahrt Hajj alles auslöscht, was vorher an Sünden begangen wurde? Von da an war niemand lieber für mich als der Gesandte, Allah sallallahu alaihi wasallam. Und zwar keiner erhabener in meinen Augen als er. Aus Hochachtung vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam konnte ich ihm nicht voll ins Gesicht sehen. Aus diesem Grunde wäre ich nicht fähig, ihn zu beschreiben, wenn ich danach gefragt würde, weil ich ihn nie lang genug angeschaut hatte. Ach, das ist falsch. Falsch. Der sagte, ich war nicht satt von ihm. Das bedeutet, egal wie ich ihn anschaue, sallallahu alaihi wasallam, das war mir nicht genug. Nicht das, was hier erzählt wird. Er meinte, wir sagen im Arabischen, ich bin nicht satt von dir. Das bedeutet, ich will dich mehr sehen. Ich will mit dir mehr sein. Das bedeutet, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam so schön war, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam so war, dass meine Augen waren nicht satt, ihn anzuschauen. Ich kann ihn nicht beschreiben. Das bedeutet, weil er so schön war, nicht weil ich ihn nicht angeschaut habe. Auf jeden Fall weiter. Wenn ich in dieser Zeit gestorben wäre, hätte ich ersehnt, einer der Bewohner des Paradieses zu sein. Dann wurden wir zu Sachverwaltern ernannt. Und ich wusste nicht, wie Allah meine Arbeit beurteilen wird. Wenn ich sterbe, soll keine Klage oder Feuer mein Begräbnis begleiten. Und wenn man mich begraben hat, wirft Staub und Erde, wo ist Staub? Woher hat er Staub? Weiß ich nie darüber. Wirft Erde nach und nach über mein Grab und bleibt um mein Grab so lange wie nötig, um ein Kamel zu schlachten und sein Fleisch zu verteilen, so dass ich Erleichterung von euer Gegenwart, Wallahi, das steht nicht Erleichterung. Hatta Asta'nisa bikum. Was ist Asta'nisa mit Erleichterung? So dass ihr bei mir bleibt, dass ich euer Gegenwart erlange. Und ich mich den Antworten zuwenden kann, die ich den Abgesandten meines Herrn zu geben haben werde. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, das geht darum, unser Kapitel ist die frohe Botschaft, das bedeutet die Verkündung der frohen Botschaft und Verkündung des Guten oder beim Guten zu gratulieren. Und zwar, Barakallahu fikum, Amr ibn al-As, erstmal, wer ist diese Person? Amr ibn al-As war einer, der bekannt war bei den Arabern für seinen Verstand und für seinen Plan. Der war bekannt, sehr bekannt. Der Hiyatul Arab hieß er, das wird der Schlauste unter den Arabern. Und Amr ibn al-As hat den Islam später angenommen, mit Khalid ibn Walid zusammen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn auch als Provinzleiter benannt. Und der war natürlich zur Zeit von Umar radhiyallahu anhu der Provinzleiter von Ägypten. Und in seiner Zeit wurde Ägypten auch befreit. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Als er im Sterben lag, dann hat er den Leuten erzählt. Und das bedeutet, das ist ein Beleg, dass man erzählen kann von seinem Leben, von seiner Geschichte. Da kann man von seinen Erlebnissen erzählen, ist kein Problem. Er sagte, der hat geweint, lange geweint. Sein Sohn sagte, oh Vater, wieso weinst du? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir die frohe Botschaft verkündigt, dass du ins Paradies kommen wirst. Und hier ist der Beweis nochmal, dass man, Barakallahu fikum, wenn jemand im Sterben liegt, dass man diese Person, sage ich jetzt, ermutigt, dass diese Person motiviert, dass diese Person frohe Botschaft verkündigt. Das wird, man sagt ihm, mach dir keinen Kopf, Allah ist gnädig, Allah ist barmherzig, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns, inshallah, du wirst gut leben und so weiter. Da sollte man nicht sagen, ja, du wirst sowieso jetzt sterben, egal, deine Leiter. Sondern da sollte man ein bisschen gut reden zu der Person. Dann Barakallahu fikum, Jazakumullah khair. Amr ibn al-As sagte etwas, was sehr schön ist. Das ist Basis in unserer Religion. Und zwar, Barakallahu fikum, das Beste, was wir vorbereiten, das wird für den letzten Tag, ist La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Das wird Barakallahu fikum. Es gibt nichts Besseres als Tawhid. Und es gibt nichts Besseres, als dass man Tawhid verwirklicht in diesem Leben und dass man La ilaha illallah versteht und Muhammadur Rasulullah versteht. La ilaha illallah praktiziert, Muhammadur Rasulullah praktiziert in diesem Leben. Und dann sagte er, hatte drei Stadien gemacht in seinem Leben. Das erste ist, er hasste den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, er wollte ihn töten. Drittens, der hat den Islam angenommen. Schau, er hat gesagt, wäre ich in dieser Stadien, in diesen zwei Stadien, wäre ich gestorben, dann wäre ich bestimmt vor den Höllenbewohnern. Aber ich habe den Islam angenommen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hand streckte, damit ich ihn huldige, ich habe gesagt, nein, ich habe eine Bedingung. Und das ist der Beweis, man darf im Islam, wenn man den Islam annimmt, auch Bedingungen stellen. Deshalb, was ist deine Bedingung? Das ist, dass Allah mir verzeiht oder mir wird verziehen. Er hat ihm gesagt, oh Amr, weißt du nicht, dass der Islam alles löscht, was davor war, mit einer Bedingung, dass man im Islam wirkt. Zweitens, dass die Hijra, Auswanderung, alles auslöscht. Das wird, wenn man Hijra macht, weil man den Islam angenommen hat, dann verlässt man die Kuffar und da geht man zu den Muslimen. Das löscht alles und das war Pflicht zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In unserer Zeit, wir können das nicht verpflichtend für alle machen. Drittens, er sagte, Hajj, Pilgerreise, auch löscht die Sünden, die davor sind. Natürlich, wenn man Reue für die großen Sünden gezeigt hat. Dann Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Der sagte ihnen, dann hat er den Islam angenommen, der hat den Propheten am meisten gemocht und geliebt. Und das ist, was ich euch schon erklärt habe. Das ist, weil er den Propheten so liebte. Er war nicht satt, seine Augen waren nicht satt vom Propheten. Der wollte ihn jede Sekunde sehen. Das war nicht genug. Ich kann ihn nicht so beschreiben, weil ich ihn so geliebt habe. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, aus Respekt und Liebe, kann ich ihn nicht beschreiben, wie schön der Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Und Ali ibn Abi Talib hat das schon gesagt. Er hat gesagt, wenn du ihn siehst, dann hast du sofort Respekt. Wenn du mit ihm zusammenkommst, dann liebst du ihn. Es gibt niemanden wie ihn, sallallahu alaihi wasallam, vor ihm und nach ihm. Dann Barakallahu fikum sagte, wäre ich in dieser Situation gestorben, wäre ich inshallah von den Leuten des Paradies oder ich hoffe. Dann sagte, dann haben wir bestimmte Sachen bekommen. Das heißt, der war Provinzleiter und der hat zwischen den Leuten gerichtet und so weiter. Allahu a'lam, was mit uns passiert. Der hat Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagte Wenn ich sterbe, dann darf keine Frau, weil damals die Leute haben das so gemacht, dass sie bei Trauerzügen, dass sie Frauen geholt haben und diese Frauen heulen. Die ziehen sich schwarz und die heulen und die schlagen sich. Genau, was die Schia heute machen, wenn sie nach An-Najas gehen. Barakallahu fikum, dann sagt er auch, und kein Feuer. Schaut mal heute Muslimin, die machen bei Gräbern Feuer. Und der Prophet sallam sagte, verdammt sind die Leute, die auf die Gräber bauen, mal'un, die auf die Gräber bauen und die auf die Gräber Suruj nehmen. As Suruj, die sind die Lampen oder Kerzen und so weiter. Geh mal zu den Gräbern heute von Muslimen, du siehst drauf Kerzen und Bilder und ich weiß nicht was und so weiter. Wenn du sagst Haram, dann, ach, warum bist du so streng? Warum bist du extrem? Was? Und ihr sollt bleiben um mein Grab. In dieser Zeit. Er hat nicht gesagt, schlachtet ein Kamel und verteilt das. Er hat gesagt, die Zeit, die man für das Schlachten eines Kameles und Verteilen des Fleisches braucht. Weil manche Leute, die verstehen, man sollte ein Kamel schlachten und verteilen. Der hat das nicht gesagt. Der sagt, bleibt so lange wie diese Zeit. Warum hat der Istanis? Das wird, wenn du bei jemandem bist und der ist mit dir und du bist mit ihm und dann bist du sozusagen, du bist nicht allein. Das wird, ich will nicht allein sein, wenn die Botschafter Gottes zu mir kommen, die Engel, und die befragen mich im Grab. Und das ist ein Beleg, dass Barakallahu fikum, der Verstorbene die Leute spüren kann, wenn sie dabei sind. Aber in dieser Situation und nicht in allen Situationen, weil man dafür Beweis braucht. Was ist der Sinn von der ganzen Überlieferung für uns, jetzt für unseren Kapitel? Der Sinn ist, dass der Prophet sallallahu ihm sagt, der Islam löscht alles aus von Sünden, was davor war. Und dass der Prophet sallallahu ihm verkündigte, dass er ins Paradies kommen wird. Deshalb, Barakallahu fikum, wenn jemand krank ist oder wenn jemand Probleme hat, da sollte man Optimismus mitbringen und nicht Pessimismus. Sagt man, da sieht man ihm, sagt, oh, deine Augen sehen wie Verstorbene. Bald stirbst. Ein Unwissender war bei uns in der Moschee. Einer von den Leuten, die Unheil stiften von Fitna-Leuten, der war bei uns hier in der Moschee. Und er kam einmal zu mir, der hat mir gesagt, mein Bauch tut mir weh. Ich habe gesagt, du wirst sterben. Wallah, was er gemacht hat, yalat, yalat. هذا واحد جاهل هذا من أهل الفتنة تبعت لي عليه صوته كثير ينشر الفتنة والكذب أسأل الله ينتقم منه ومن والاه. مرة ثانية قال لي بطني تؤلمني فقلت له ستموت إن شاء الله. يا لطيف ماذا فعل؟ دخل وصار يضرب الأبواب وطلع لبرا فبعثت له واحد كان زميل قلت له روح قلت له يا رجل ها؟ فقلت له هل احد يبقى حي؟ كلنا نموت. قال لي واصفر هكذا شوف الجهل ماذا يفعل بصاحبي. بارك الله فيكم. Der hat mir gesagt, mein Bauch tut mir weh. Der ist wirklich Unheilstifter, ein Lügner. Ich meine, primitiv, a'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, der kommt nicht mehr. Ich meine, wenn ein paar von dieser Sorte auch, dann bin ich froh. Der ist natürlich ein Lautsprecher. Egal, wer er sieht, der hat Firas einmal gesehen. Der hat ihm gesagt, du bist Heuchler. Der hat gesagt, du bist mit dem Teufel, der meinte mich. Auf jeden Fall, der war hier bei mir einmal, der hat gesagt, mein Bauch tut mir weh. Ich habe ihm gesagt, du wirst sterben. Du wirst sterben. Ja, Leute, was? Und der ist rausgegangen und der hat die Türen geknallt und dieser Mann und sowas. Dann habe ich einen Bruder geschickt. Ich habe gesagt, geh, hol ihn. Ich habe gesagt, Allah yedik. Gibt es jemanden, der am Leben bleibt? Wir werden doch alle sterben. Aha. Möge Allah uns bewahren. Eigentlich darf man sowas manchmal machen, ja. Der Prophet sallam kam zu ihm, eine alte Frau, die hat ihm gesagt, komme ich ins Paradies? Der hat gesagt, eine alte Frau kommt nicht ins Paradies. Da war ich traurig. Der sagt, ja, du wirst ins Paradies als junge Frau kommen, nicht als alte Frau. Deshalb, Baraklavi, wenn man Verstand hat und wenn man denkt, da ist Wallah, Wallah, Al-Aqal Al-Aqal-Sine. وصى قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني أو يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعدي من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضوان الله عليه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم وسبق بارك الله فيكم. قال النووي رحمه الله تعالى إذا باب وداع الصاحب وصيته. إذا سافر الإنسان أو ودع الآخر فيوصيه بشيء، وهناك دعاء بارك الله فيكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سير جيشا قال للأمير أوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرا، يعني تستوصي بالمسلمين خيرا، لأن الإنسان يحتاج إلى من يعينه ويساعده. ثم ذكر المؤلف أي النووي رحمه الله تعالى ذكر وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. طبعا هنا ما هي الوصاية؟ هي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي الإسلام التسليم. يعني بهذه الوصية وصى إبراهيم بنيه، بنيه من هم؟ إسماعيل وإسحاق ويعقوب الذي هو ابن إسحاق صلوات ربي وسلامه عليهم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أسلموا لله سبحانه وتعالى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني، وهذا هو غاية التوحيد بارك الله فيكم. قال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا دليل على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن فهذه الوصية يجب الإنسان أن يحافظ عليها، والإنسان يوصي الآخر إذا كان في السفر بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أما حديث زيد بن أرقم رضوان الله عليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خير فهو حديث مشهور، وفيه الوصاية باتباع كتاب الله، باتباع كتاب الله. وكذلك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فيه الوصاية في الإحسان لأهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولا أزواجه، آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولا بارك الله فيكم أزواجه، ثم آل جعفر وآل عقيل، آل جعفر، آل عقيل، آل العباس، آل علي رضوان، هؤلاء كلهم من قلبي في النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يخصص فقط في علي، انتبه، لا هذا خطأ ترى. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر من أولاد علي رضوان الله عليه، الحسن والحسين. إنما آل عقيل من آل البيت، آل جعفر من آل البيت، وآل علي وآل العباس وآل الفضل ابن عباس كلهم بارك الله فيكم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصى بهم. ما معنى الوصاية بهم؟ يعني الإحسان لهم وإكرامهم، طبعا المؤمن منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تأتوني كما عند البخاري في الأدب المفرد، لا تأتوني يوم القيامة تحمل أوزارا ويأتيني الناس بأعمال صالحة، يعني بأعمال خير، فأفعل هكذا أستدير. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال، قال لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك عند الله شيئا. فذلك بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. لاحظوا هذه المسألة، أن الروافض اليوم الشيعة ماذا يفعلون؟ يأخذون مثل هذه الأحاديث يعني يسلوا أنفسهم بأنهم على حق، لأن الحديث، هذا الحديث نفسه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، في آخره، في آخره أن حصين، أن حصين قال لزيد بن أرقم، الحديث ما هو أصلا؟ الحديث أن يزيد بن حبان قال: انطلقت أنا وحصين ابن سبره وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه. شوف هذا خير كثير، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلفه، سمع حديثه عفوا، غزا معه، صلى خلفه. فحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. يعني الذي أحدثكم اقبلوه، أما اللي نسيته ما اللي ما أحدثه فما يعني تطلب مني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. ما قال اتبعوا أهل بيتي، قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي يرحمك الله. فقال حسين، حسين لو حسين بن سبرة، قال: ومن أهل بيته يا زيد؟ انتبه هون، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. يلا مو خدت الحديث، يلا كمل. لا يقطع الحديث، تركت فيكم ثقلين ما أن تمسكتم به، لا كتاب الله وأهل بيتي، يسكت. كمل: أذكركم الله في أهل بيتي. قال: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. يعني ما يجوز له أن يأخذ صدقة من الناس. فاللي بيقول أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يجوز يأخذ صدقة. فنفس الشيء، نسأل الله العافية والسلام. فهذا هو، بارك الله فيكم. المهم هنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، المسألة هي الوصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى الناس أن يتمسكوا بكتاب الله، يتمسكوا بكتاب الله، وأنهم بارك الله فيكم يتقوا الله ويحسنوا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك انتبهوا لهذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ثقلين يعني أمر ثقيل، أمر مهم هذا. ما والثقلين يطلق أصلا، الثقلان يا معشر الثقلين هم الجن والإنس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل Abschied von einem Gefährten und Zurücklassen von Empfehlungen, wenn man ihn wegen einer Reise oder anderem verlässt, sowie Bittgebete für ihn zu sprechen und von ihm zu erbitten. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß übersetzt, und Ibrahim trug dieses Bekenntnis seinen Söhnen auf. Und ebenso Jakob, indem sie sprachen: Meine Söhne, Allah hat für euch die wahre Religion auserwählt. Deshalb strebt nicht anderes als ihm ergeben. Oder wart ihr Zeugen, als sich bei Jakob der Tod einstellte und als er zu seinen Söhnen sagte: Wem werdet ihr nach mir dienen? Da antworteten sie: Wir werden deinem Herrn dienen, dem Herrn deiner Väter Abraham, dem Ilah deinen Vätern Ibrahim, Ismail und Ishaq, einem einzigen Ilah, und ihm sind wir ergeben. Ich nehme das Wort Ilah hier, nicht Gott, weil Gott eine andere Bedeutung hat als Ilah. Ilah bedeutet derjenige, der angebetet wird mit Vollständigkeit und Vollkommenheit der Unterwerfung und der Liebe. Das ist ein Ilah. Derjenige, der angebetet wird mit Vollständigkeit und Vollkommenheit der Unterwerfung und der Liebe. Das ist ein Ilah. Und die Hadithe 712, und zwar Zayd ibn Arqam, und das wurde schon erwähnt, der sagte, der Prophet hat uns eine Rede gehalten, und er hat Allah subhanahu wa ta'ala gepriesen und er hat uns ermahnt. Dann sagte er: Als denn, o ihr Leute, ich bin ein Mensch und es wird bald der Botschafter Gottes zu mir kommen, das wird der Engel des Todes, damit er meine Seele mitnimmt. Und ich werde zwei gewichtige Themen oder Sachen unter euch lassen. Das erste ist das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, in dem gibt es die Rechtleitung und das Licht. Dann nehmt dieses Buch Allah subhanahu wa ta'ala und haltet fest an diesem Buch. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ermahnt bezüglich des Buch Allahs. Und dann sagt er: Und meine Familie oder die Bewohner meines Hauses. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Heißt in diesem Zusammenhang, dass man zu ihnen gut sein sollte. Das wird, ich ermahne euch bezüglich der Bewohner meines Hauses, das wird meiner Familie. Das hat damit zu tun, dass Ibrahim a.s. Barakallahu fikum, diese, sage ich jetzt, wie als Testament oder als Ermahnung hinterlassen hat, indem er seinen Kindern gesagt hat, Ibrahim a.s. hat seinen Kindern Ismail und Ishaq, er hat ihnen gesagt, ihr müsst Allah allein und einzig anbeten, müsst Allah dienen und ihr müsst als Muslime bleiben und als Muslime sterben. Jakob a.s. hat das von seinem Vater Ishaq übernommen. Und als der Tod zu ihm kam, das wird als er im Sterben lag, er sagte auch seinen Kindern, die Kinder von Jakob. Und Jakob ist Israel. Und er hat viele Kinder. Und deshalb die Stämme Israels, die sind die Kinder von Jakob a.s. Er sagte ihnen das Gleiche, das wird, ihr müsst Allah allein einzig anbeten. Und ihr sollt nicht sterben, außer als Muslime. Dann haben sie gesagt, wir werden das annehmen. Wir werden Allah allein einzig anbeten. Und wir sind Gott ergebenen. Und das ist Barakallahu fikum, das ist hier der Sinn, dass man etwas verkündigt als eine Botschaft und eine Ermahnung und natürlich auch wie Testament für die Leute. Natürlich die Überlieferung 712 passt auch, Barakallahu fikum. Das ist schnell erklärt. Und zwar Hussein ibn Sabra und noch andere Leute sind, Barakallahu fikum, und Umar ibn Muslim, sind zu Zayd ibn Arqam gegangen. Dann heißt Yazid ibn Hibban. Drei Leute sind zu Zayd ibn Arqam. Zayd ibn Arqam ist ein Sahabi. Da hat Hussein ihm gesagt, ich meine, was für ein Glück hast du gehabt? Was für ein Glück du gehabt hast, Entschuldigung. Du hast den Propheten Hussein gesehen. Du hast seine Wörter zugehört. Und du betest hinter ihm und du warst dabei mit ihm. Erzähle uns, was du vom Propheten Hussein gehört hast. Zayd sagte, ich bin ein alter Mann geworden und ich habe vieles nicht mehr im Gedächtnis. Das ist natürlich durch die Bescheidenheit, was sie gehabt haben. Und ich werde euch erzählen, was ich vergessen habe, dann bitte, ich meine, lasst das, fragt mich nicht viel. Dann hat er gesagt, der Prophet, wir waren auf dem Weg und wir kamen an einem Ort, das heißt Chum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns dort ermahnt. Und er hat uns gesagt, Leute, ich bin ein Mensch und bald werde ich sterben. Allgemein jetzt gesagt, nicht wörtlich. Ich werde bald sterben und ich lasse zwei gewichtige Sachen unter euch. Und zwar das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Haltet fest am Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und meine Familie, ihr sollt gut zusammen meine Familie sein. Dann sagte hier Hussein, aufpassen. Er sagte, sind seine Frauen nicht von seiner Familie? Er sagte, doch, die sind von seiner Familie. Wenn die Schia behaupten, dies wäre Beweis, dass die Familie des Propheten sozusagen frei sind, dann sind auch die Frauen. Und die sind auch von seiner Familie. Erstens. Zweitens. Zayd sagte ihm, ja, die sind von seiner Familie. Aber seine Familie sind die Leute, die kein Almosen nehmen dürfen. Und das sind Al-Aqil, Al-Ja'far, Al-Ali, Al-Ali, Al-Aqil, Al-Ja'far und Al-Abbas. Diese Leute, die dürfen kein Sadaqa nehmen. Die Familie von Ja'far, die Familie von Aqil, die Familie von Abbas und die Familie von Ali ibn Abi Talib. Nicht nur von Ali, radhiyallahu anhu, die sind alle die Familie des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aber die Schia, barakallahu fikum, die nehmen nur ein Teil. Nicht alle, natürlich, die meisten Schia, die haben keine Ahnung, was diese Leute, die nehmen Chums, Fünfte von ihrem Geld. Und du, diese Leute, Sayyid und so. Die wissen nicht, was sie sagen. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, die behaupten hier, ja, schaut mal, der Prophet sagte, ihr müsst ihnen folgen. Hat der Prophet gesagt, ihr müsst meiner Familie folgen? Nein. Er hat gesagt, Udhakkirukum Allah fi Ali Bayti. Das bedeutet, ich erinnere euch an Ahl Bayt für Allah. Das wird behandelt, meine Familie, gut. Okay? Und jeder Muslim, Alhamdulillah, der liebt die Gläubigen von Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber der Sinn für uns ist hier, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat, seine Familie gut zu behandeln. Und deshalb, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sie ehren und leben die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber sie übertreiben nicht in der Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie diese Schia Rawafid machen. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. So, barakallahu fikum. Es ist wichtig, dass man wirklich die Religion richtig lernt und dass man sich nicht, barakallahu fikum, missbrauchen lässt. Aber es gibt Leute, die sich missbrauchen lassen, indem sie alles glauben. Und wenn die Gelehrten von Ahl Sunnah und Jama'ah was sagen, dann glauben sie nicht. Aber wenn die Gelehrten von, oder die Teufel von Ahl al-Bid'ah, wie Khomeini und Khamenei und Sistani und hier PlayStation und solche Leute, oder diese Muhajir und ich weiß nicht was, wie diese Leute, ich war Allah al-Azim, möge Allah uns bewahren. Überlegt euch, Allah al-Azim, Allah al-Azim, ja, Akhwa, uqsim billah al-Azim, ha'ulai shayatin. Ein Schia behauptet, ein Gelehrter von ihnen, ein großer Shaitan, واحد منهم, كثير من هذول ما عندهم عقول. لو بعدين بيقول لك شغل عقلك, يقول لك ايه قبل ما تشغل عقلك, انت شغل يا يا يا يا بلع عقل. قال واحد قال يقول وفي كتب اولاد العم, مين هم اولاد العم يا بابا؟ انهم اليهود بس يقصدنا نحن. عند البخاري ومسلم وابو داود والنسائي, هو بيقول النسائي, طبعا النسائي قال من قال عني النسائي فدعا عليه, انما اسمه النسائي وليس النسائي. قال في كتب اولاد العم البخاري ومسلم, والله نحن ما شفنا الحديث حقيقه اللي قصده اليوم. قال يوجد هناك حديثا, هذا الالوسي عم يقول هيك بغداد, قال يوجد حديثا أن يوم القيامة سيقف علي رضوان الله عليه على الصراط ولن يعبر أحد الصراط إلا بختم من علي بن أبي طالب. فقالوا له حتى أبو بكر عمر؟ قال لهم شو حتى أبو بكر عمر, حتى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جوقة البغال اللي وراها تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. يا زلمه هذول ما عندهم عقل. هل النبي صلى الله عليه وسلم بده ختم من علي حتى يدخل الجنه؟ لا, اسمعوا هاي, اسمعوا هاي, وشوف بقى الضلال هون. اذا سالنا رافضيا قلنا له هل يتكلم الله بصوت وحرف؟ يقول اعوذ بالله, انتم شبهتم الله بالمخلوقين. طبعا لا شك ان الله يتكلم بصوت وحرف يليق به وبجلاله سبحانه. طيب اسمع بقى, يقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وحدثه الله او تكلم اليه الله سبحانه وتعالى, تكلم اليه بصوت فقال, بصوت هلا صار صوت, فقال كاني اعرف هذا الصوت, فقال لقد كلمتك بصوت أحب خلق إلي وهو صوت علي بن أبي طالب. يعني الله بيحب علي أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة ولا خدشات, لا مبسوطين مبسوطين. ما والله اسمع, هذا واحد اسمه مهاجر عندنا, هذا عبد الحميد المهاجر اللي كان بيطلع بالتلفزيون السوري, وطبعا لما نحن كنا نتكلم عن الأمور كان يقول لا تشدها. أنا أذكر, أقسم بالله أذكر أنه كان عندي درس في مدينة من مدن ألمانيا, فسألت عن الشيعة فبدأت طبعا حصادا, فما شلون يقولون يقولون, طلع لي واحد اتق الله وهذا حسن نصر الله أشرف واحد وإيران أشرف شيء. قلت له يا رجل والله إنك لا تعلم شيئا, اتقي الله، انت ما تعرف. التقيت في الرجل قبل فترة، فقال لي استغفر الله العظيم، والله كان معك حق. هذا جهل، فنسأل الله العافية والسلام. فذاك أنا كلامي يدور حول القضية، يا أخوة الإنسان تعلم الدين حتى ما يقع بهذه المطبات. والمسلم الله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا ما عند أحد، أعطاك الله واعظ، الله سبحانه وتعالى أعطاك واعظا في قلبك، واعظ الله في قلب كل مؤمن، وبه والله تستطيع. إذا كان قلبك صافي وكنت تخاف الله، والله إذا أتاك أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يدخل مثل السهم في القلب. أما إذا كان قلبك مو صافي، والله لو أتتك 1000 آية ما يطول، في شيء هيك يصده. شايف هذا الترامبولين، هذا اللي ينطوا عليه هكذا، يضرب ويرجع، يضرب ويرجع. فنسأل الله يطهر قلوبنا ويعلمنا دينه ويثبتنا على الحق. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Ich habe nur etwas erzählt, und zwar, das geht nicht um die Schiia jetzt an sich selbst übrigens, aber das ist nur eine Sache, dass man nur ein bisschen versteht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass wir ihn allein einzig anbeten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass wir dem Propheten folgen. Und der letzte davon ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Verstand gegeben im Herzen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns etwas gegeben in unserem Herzen, das heißt wa'idullahi fi qalbi al-mu'min. Die Ermahnung Allahs in dem Herzen eines Mu'mins. Und das ist, wenn dein Herz wallahi sauber ist und wenn du Allah fürchtest, wenn du die Wahrheit hörst, dann kommt das durch dein Herz wie ein Pfeil, so schnell, wupp, in deinem Herzen und kommt richtig, bleibt. Aber wenn dein Herz, wal'iyadu billah, nicht sauber ist, wenn dein Herz nicht rein ist, dann ist das wie ein Gummi. Wenn das schlägt, dann kommt zurück, schlägt, kommt zurück. Und subhanallah, schaut mal diese Leute. Meine, die erzählen etwas, a'udhu billah. Einer erzählt von ihnen, sogenannter Gelehrter von Shia Shaitan, der sagt, in den Büchern von unseren Cousins, wer sind die Cousins, meint er? Normalerweise Cousins, unsere Cousins sind Ben Israel, Ismail und Ishaq. Der meint, wir sind Juden. Bei Al-Bukhari und bei Muslim. Und bei Nisa'i sagt er, obwohl Al-Nisa'i heißt er, nicht Al-Nisa'i. Es gibt ein Hadith dort und Al-Alusi, der war ein Gelehrter in Bagdad, der hat seine Schüler einmal erklärt. Er sagte ihnen, es gibt eine Überlieferung, und zwar bei Al-Bukhari, ha? Meine, wir haben gesucht, bei Al-Bukhari gibt es nicht, bei Muslim gibt es nicht, bei Abu Dawud gibt es nicht, bei Al-Bayhaqi gibt es nicht, bei Al-Hakim gibt es nicht, es gibt sowas nicht. Es gibt vielleicht nur bei Khomeini vielleicht, oder Qum, oder bei Najas, oder Kir, Wabtila. Fa'al-Muhum, da hat gesagt, ja, es gibt eine Überlieferung, wenn die Leute ins Paradies kommen und die queren Sirat, dann brauchen sie einen Stempel von Ali ibn Abi Talib. Dann haben die Schüler ihm gesagt, auch Abu Bakr und Umar. Er sagt, was Abu Bakr und Umar? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Propheten das brauchen, der Prophet und die Propheten, die brauchen einen Stempel von Ali, damit sie ins Paradies kommen. Meine, welcher vernünftiger Mensch wird sowas glauben? Aber hört mal heute auch, was dieser Khamenei erzählt und was dieser Ahmadinejad erzählt hat. Und der andere, der will, jetzt, die haben ein Bild von Al-Mahdi. Ja, mit seinen Frauen. Ja. Wallah, das hat mich erinnert an ein Bild in Facebook. Wallah al-Azim. Mit den Hörnern. Ey, Wallah, mit den Hörnern. Es gibt so ein Bild in Facebook von einem Großgelehrten. Der hat seine Frauen so mit Niqab und er hat so zwei Hörner. Und die haben auch das gleiche Al-Mahdi in der Mitte. Tashabahat qulubuhum. Ey, Al-Muhum. Was kannst du glauben? Da haben sie erzählt, der Prophet, als er im Himmel war und Allah hat zu ihm gesprochen, der Prophet hat eine Stimme gehört. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Stimme gehört. Der Prophet hätte gesagt, diese Stimme kenne ich. Obwohl die Schia sagen, du darfst nicht sagen, dass Allah Stimme hat. Aber hier hatte kein Problem. Weil das passt. Auf jeden Fall. Diese Stimme kenne ich. Dann sagte Allah zu ihm, O Muhammad, ich habe mit dir gesprochen, mit der Stimme von dem geliebten Menschen zu mir. Und das ist die Stimme von Ali ibn Abi Talib. Allah liebt Ali mehr als der Prophet. Und die glauben, die glauben. Die glauben, Allah. Einer sagt, gestern kam al-Mahdi zu mir und wir haben Kaffee getrunken. Ja, aber das sagen ich ja. Aber es gibt auch Sufis, die sowas sagen. Es gab einen in Marokko, der hat gesagt, ja, der Prophet kommt manchmal und meine Mutter kommt vom Grab und wir trinken zusammen Kaffee. Wallah al-Azim. Und die haben gesagt, die waren einmal im Bus und dann kam der Prophet sallam und der stieg ein und der saß mit ihnen im Bus und die haben ihn alle gesehen. Nein, nein, und der andere, ja, der andere, Sheikh Nazim, telefoniert mit dem Propheten. Wallah, Al Jazeera wollte mit Sheikh Nazim ein Interview machen. Er sagt, stopp, wir müssen erstmal um Erlaubnis bitten. Nach ein paar Tagen haben sie angerufen, da haben sie gesagt, Sheikh Nazim hat den Propheten telefoniert und der Prophet hat ihm Erlaubnis, ihr müsst 100.000, ich weiß nicht wie viele Millionen überweisen, dann macht er Interview. Und die Leute glauben, ja, glaubt, خلاص. Nasallah al-Afiyah wa salama. Erklärt eure Religion und glaubt nicht jedem Lügner. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ah, kommt Tschetschenien jetzt. Jetzt Tschetschenien. Aleikum salam. Bei Tschetschenien gibt es Ustaz. Jetzt ist er gekommen, da habe ich mich erinnert. قال لك بالشيشان عندنا واحد يسموه الاستاذ. قال لك هذا الاستاذ يعني هو هذا العالم الكبير. قال لك الله قال له يا استاذ تعال انا بدي اعطيك ملكي خلاص. الله hätte diesen استاذ geholt und der hat ihm gesagt, schau mal, ich habe mich entschieden, weil du so gut bist, ich gebe dir mein Reichtum, alles nimmst du. Der Ustaz sagt, nein, nein, will ich nicht. Ja, mashallah. Der will nicht, ja, aber die sammeln von den Leuten. Lala hat der Sheikh mit dem Schussmord der Schichan. Wer ist der Verrückte von Tschetschenien? Kadirov? Möge Allah uns bewahren. Deshalb barakallahu fikum, lernt eure Religion und glaubt nicht in diesen Quatsch. Es gibt manche Hadithe, da sagt man, okay, das ist komisch, aber wenn wir Überlieferungen haben, die authentisch sind, okay. Aber wirklich, wenn ein Schia sagt dir, Qul huwa Allahu Ahad, glaub ihm nicht. Vielleicht hat er etwas drin gemacht, geändert oder sowas. قال تعرفون هذا المجلس مجلس الحسين شوفي مجلس الحسين قال أنا أرى الملائكة حلقا حلقا إلى السماء فلما تصعد الملائكة للسماء فتنتظرهم حور العين فقلوا ماذا أتيتمونا يقول تربة الحسين ويبكي هذا الله العظيم السلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك